Hallo und herzlich willkommen bei den Synchronsprecher-Interviews hier auf meinem Kanal. Wir legen gleich mal los mit einem richtig tollen Gast, und zwar dem Santiago Ziesma. Hallo. Ja, hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du zugesagt hast. Vielen Dank schon mal dafür. Bitte, bitte, gerne. Ich beginne dann direkt mal mit der ersten Frage. Wie bist du eigentlich zum Synchronsprechen gekommen? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin als Kind von einem Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt worden mit 11 Jahren für einen Fernsehfilm. Und da musste ich mich selber nachsynchronisieren. Und da habe ich als Kind dann das erste Mal in Berlin in einem Synchronstudio gestanden und habe meine eigenen Szenen, die wir gedreht hatten, nachsynchronisiert. Und dann haben die Leute vom Studio dann so gemeint, ja, ist ja ganz begabt, der Kleine, und der stellt sich gut an und hat ein gutes Gefühl für Timing und alles. Und wenn wir mal was brauchen, dann rufen wir mal an. Haben wir die Telefonnummer da gelassen? Ja, und dann haben die sich ab und zu mal gemeldet. Und damals war noch nicht so viel los, da hatten wir ja noch nicht die privaten Sender. Aber wir hatten damals auch schon zum Beispiel amerikanische Serien, zum Beispiel diese Western-Serie Bonanza. Ja, und wenn dann zum Beispiel mal ein kleiner Farmersjunge auftaucht oder so, dann riefen die an und den habe ich dann gesprochen. Und so bin ich also als Kind da schon reingerutscht, während der Schulzeit. Wie alt warst du denn da, als du das erste Mal synchron gesprochen elf Jahre, hast? 11 Jahre. 11 Jahre. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Oh, das ist schwer zu sagen. Also das Entscheidende für mich ist ja, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, nicht? Also Schauspielerei, egal ob vor Mikrofon, vor der Kamera oder auf der Bühne, das habe ich als Kind schon gern gemacht, zu Hause und in der Schule. Und ja, habe das dann eben nach einer entsprechenden Ausbildung hier in Berlin zu meinem Beruf gemacht. Und deswegen, mir macht eigentlich alles Freude, egal ob ich jetzt ins Synchronstudio gehe oder zu Filmaufnahmen ans Set oder abends eine Theatervorstellung habe. Es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt furchtbar oder was. Also, ich liebe meinen Beruf mit allen seinen Farben und Facetten. Das ist wirklich so. Also gibt es denn irgendwie eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Ja, ist auch immer so eine berühmte Frage nach einer Lieblingsrolle oder so. Genau. Habe ich eigentlich nicht. Ich habe ja schon irrsinnig viele Sachen und auch verschiedene Sachen gesprochen oder eben auch vor der Kamera gespielt oder auf der Bühne. Wir haben zum Beispiel im Kinder- und Jugendtheater viele, viele schöne Vorstellungen gespielt und viele Stücke für Kinder hier. Tom Sawyer, Huckleberry Finn oder Astrid Lindgren hier, Kalle Blomqvist. Gott. Ja. Also so Helden der Kinderliteratur und so, da waren schon viele Sachen bei, also so, wo man sagen würde, so Traumrollen oder was. Und jetzt irgendeine Rolle, wo ich sage, das will ich unbedingt nochmal spielen, gibt's eigentlich nicht. Ich freue mich immer auf neue Rollen und bin eigentlich immer sehr begeistert über die Arbeiten, die ich gerade mache, was immer ganz wichtig ist, dass man immer die aktuellen Sachen auch mag. Ja. Ja, aber es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, ach, das unbedingt noch oder das war meine Lieblingsrolle. Umgekehrt könnte ich aber auch nicht sagen, das war irgendwie die blödeste Rolle oder es hat mir am wenigsten Spaß gemacht oder so. Also so würde ich die Figur nicht bewerten. Was ist denn der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime und Zeichentrick? Naja, ein entscheidender Unterschied, das merkt man, wenn man längere Passagen zu sprechen hat, ist, dass Trickfiguren nicht atmen. Und da muss man erstmal eine Technik entwickeln, wenn man da so einen 8- oder 10-Zeiler hat, ohne Pause durchzusprechen, dass man da nicht zwischenatmen kann, weil sonst passt das nicht auf die Schnapper da oben im Bild. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ansonsten versucht man ja, auch die Kunstfiguren, die gezeichneten oder die Trickfiguren, die lebendig zu machen. Ne? Also nicht einfach nur zu sprechen, sondern dass man denen auch eine Seele einhaucht. Und da ist dann der Unterschied zu Realfiguren nicht mehr so groß. Du hattest ja beim Anime Kämpfer den Harakiri-Tiger gesprochen. Bestimmt leicht, weil der keine Mundbewegung hatte, oder? Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich drüber gesprochen habe. Ja. Manchmal hat man auch Figuren wie so ein Roboter oder so, wo es dann immer nur blinkt oder so. Das macht uns dann natürlich leichter beim Synchron, weil wir da nicht so die genauen Vorgaben haben, ne? Sondern da hat man ein bisschen mehr Spielraum zum Sprechen und zum Spielen. Das ist schon richtig. Also da kann man mehr machen, hat man mehr Möglichkeiten. Sprichst du denn lieber alleine oder als Ensemble? Und was sind die größten Unterschiede? Naja, das Entscheidende ist natürlich, wenn man mit Kollegen zusammen am Mikrofon ist, dass man die Kollegen hört, wenn man einen Dialog hat, dass man sich dass man Sachen, Töne und Lautstärken und Sachen abnehmen kann und Empfindsamkeiten. Ne? Also oft ist es so, wenn man geixt ist, so wie das so heißt, das in der Fachsprache beim Synchron, wenn man alleine aufgenommen wird und hört den anderen Kollegen nicht, dass dann die Regie plötzlich sagt, du musst ein bisschen mehr geben, der Kollege hier, der hat ja war sehr laut. Oder dann, jetzt hast du denselben Bogen gesprochen wie der andere Kollege hier, das geht nicht, mach, sprich das mal anders. Ja. Das ist schon immer ein bisschen blöd. Also für mich ist es auch immer schöner, wenn ich Kollegen da habe und das ist viel lebendiger und man, ja wie gesagt, man kann Töne und Sachen abnehmen vom Kollegen und die Szenen dann zusammenspielen. Also das ist schon schöner für einen Schauspieler. Gibt es denn bestimmte Synchronsprecher, die du irgendwie zu deinen Favoriten zählst oder vielleicht jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Also zweiteres auf keinen Fall, weil das ist albern. Und zu dem anderen, das ist so eine Sache, ne? Man hat natürlich Kollegen, die man lange, lange kennt, wo man eingespielt ist auch. Ja, da muss man gar nicht lange hin und her sich verständigen, sondern da ist man schon aufeinander eingeschossen. Ja. Und das macht dann auch viel Spaß. Oder eben Kollegen, die man lange nicht gesehen hat und wo man sich freut, dass man sich mal wieder sieht. Aber ich will jetzt nicht hier einzelne Namen vorheben oder also wo ich jetzt sage, das sind jetzt meine Lieblingskollegen oder was oder so. Wie gesagt, viele, die ich seit langen, langen Jahren kenne und mit denen ich also auch in Serien über längere Zeiträume zusammen im Studio war, da wächst man natürlich ein bisschen zusammen und da macht es schon Spaß, wenn man sich dann wieder trifft bei einem neuen Projekt. Gab es denn mal irgendwie ein besonderes Erlebnis, was gar nicht mal direkt mit dem Beruf zu tun hatte? Irgendwie während einer Aufnahme oder so? Also jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres, ja. Dass wir manchmal rumblödeln und albern oder ja. So Lachanfälle bekommen und dann auch mal abbrechen müssen und sagen müssen, jetzt machen wir mal eine Viertelstunde Pause und beruhigen uns wieder. Das passiert immer mal, aber das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir auch viel, viel Spaß haben bei unserer Arbeit und das ist ja auch wichtig. Das ist also wichtig. So eine Sachen kommen schon mal vor. Wie siehst du denn den... Ja, oder so, also, Entschuldigung, oder, nee, oder so Klassiker, dass man mal irgendwo hinkommt und will was sprechen und sieht, das passt gar nicht zu der Figur, wer hat mich denn da besetzt und so. Und wo man dann irgendwie sich dann einigt mit dem Regisseur oder mit der Produktion und das ist halt nicht böse, aber da holt sich da mal ein anderer, das passt ja gar nicht, dass man da irgendwo mal fehlbesetzt wird. Das passiert schon. Achso, und dann hast du dann quasi selber gesagt, dass du fehlbesetzt wurdest? Ja, oder hast du, war mal eine Figur und der hat im Original da so gesprochen. Ich sag, Kinder, warum holt ihr mich denn, ich habe ja eine relativ helle Stimme, warum soll ich mich denn da abquälen, wenn es so viele Kollegen gibt, die von Hause aus eine dunklere Stimme haben? Es ist ja albern, ne? Ja. Also ich kann mich da zwar rumquälen und das machen, aber andere kommen und die haben die Stimmlage. Also das ist ja dann ein bisschen albern, ne? Und dann sagen die irgendwie so, ja, wir haben uns hier irgendwo vertan oder so, tut uns leid und sei nicht böse und dann gehe ich wieder nach Hause. Also so eine Sachen können auch schon mal passieren. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Oh ja, das ist ein längeres Thema. Da gäbe es einiges zu sagen. Ne? Ja. Also ich muss sagen, vor vielen, vielen Jahren war die Arbeit noch angenehmer. Nicht? Wir hatten nicht so einen Druck vom Pensum her. Heutzutage ist es oft so, dass wir die Sachen relativ in der letzten Minute bekommen und dann heißt es mal, es muss bis dann und dann fertig sein und das müssen am Tag dann 260 Takes gesprochen werden oder was und so. Das war zu früheren Zeiten schon anders, dass man da einfach mehr Zeit für die Arbeit hatte und da kommt natürlich auch eine andere Qualität raus. Und dann zum Beispiel ist auch ein Thema nicht, dass viele Leute, die gar nicht aus dem Beruf kommen, so Quereinsteiger sind, die dann aus irgendwelchen Gründen für Werbezwecke oder so genommen werden, dass man sagt, hier mit den Stimmen von Tralala oder Tralala, Leute, die eigentlich mit Synchron nichts zu tun haben und das ist auch ein bisschen schade, weil das ist auch nicht unbedingt der Qualität zuträglich und ja, nimmt den anderen normalen Synchronsprechern und Sprecherinnen die Arbeitsplätze weg. Das wäre eigentlich schon direkt meine nächste Frage gewesen. Was hältst du denn davon, dass eben oftmals ja statt professionellen Sprechern eben Prominente vors Mikrofon geholt werden, um da halt das Marketing für einen Film zu erhöhen, wie zum Beispiel Manuel Neuer, der Fußballtorwart in Disney's Plans. Ja. Also ja, da bin ich schon ein bisschen zwiegespalten. Manchmal passen so eine Sachen ja und dann ist das ein Gag, ne? Ja, für so kleine Rollen. Aber grundsätzlich und mehrheitlich ist es doch so, dass das auch sehr abfällt, weil die Leute natürlich, die kommen ja nicht aus dem Beruf, nicht? Die sind ja die können das ja nicht professionell, das erwartet ja auch keiner. Ich würde mich auch nicht irgendwo auf dem Fußballfeld in ein Tor stellen, ja, oder ich würde auch nicht irgendwie in eine Bäckerei gehen und sagen, ich backe euch jetzt ein Brot oder eine Torte, bloß weil ich prominent bin, dann könnt ihr sagen, das ist die Santiago Ziesma-Torte. Ja, also nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jemand, der einen Job oder einen Beruf gelernt hat und eine Ausbildung hatte, der wird eine Arbeit immer anders machen als jemand, der ungelernt ist. Das betrifft unserem Bereich natürlich genauso. Natürlich kann man nachvollziehen, dass sie mit eigenen Namen dann Werbung machen wollen und dann sich davon versprechen, dass ein paar Leute mehr dann sich den Film oder die Serie angucken. Und so, wie gesagt, in Einzelfällen haut es ja auch hin und ist ja auch vielleicht ganz witzig mal. Was eine seriöse Arbeit betrifft, bin ich da strikt gegen. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder eben der Originalton ist besser? Kann man das überhaupt vergleichen? Ja, das kann man schon vergleichen. Und da gibt es Beispiele in die eine, genauso wie in die andere Richtung, nicht? Es gibt tolle Synchronisationen, die zum Teil besser sind als das Original. Ja. Und dann gibt es natürlich Sachen, die dem Original nicht gerecht werden, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben sie da gemacht? Gibt es beides. Ja. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime vorher an? Also bei großen Rollen, bei sogenannten Hauptrollen oder eben Serienhauptrollen, ist es meistens so, dass man eine Vorführung bekommt von der Synchronfirma oder von Ach, dem man bekommt eine Vorführung, Sender. Okay. Nicht, dass man sich das anguckt vorher, also bei Kinofilmen war es früher immer so, hier bei der Berliner Synchron oder was, ja. Dann wurden die Rollen besetzt und wenn man die Sprecher alle beieinander hatte, die Synchronsprecher, dann gab es einen Termin mit einer Vorführung und dann sind wir alle dahin und haben uns den Film im Original angeguckt, im Studio. Und dann sind wir erst ins Atelier gegangen und haben es aufgenommen, damit man, weil wir ja nicht chronologisch arbeiten, damit man auch jeweils immer weiß, worum es geht in den einzelnen Szenen. Nicht? Ach so. Also wird gar nicht von Szene zu Szene gearbeitet, sondern total durcheinander. Ja. Na, teilweise eben, wie man die Kollegen bekommt, nicht, dass man sagt, die und die Rollen sind in den und den Szenen zusammen. Also ganz simples Beispiel bei unserer SpongeBob-Serie, nicht, dass wir dann zum Beispiel am Montag ins Studio gehen, dann machen wir dann, wir haben 6 Folgen bekommen aus Amerika und dann machen wir alle Szenen von den 6 Folgen mit SpongeBob und Patrick. Ja. Am Dienstag machen wir dann alle Szenen mit Mr. Krabs, ja, oder am Mittwoch dann alle Szenen mit Sandy und mit Thaddeus. Ach so. Na, und dann springt man in den einzelnen Folgen und auch in einer Folge, also eben. So, dass die Sprecher halt gleichzeitig auch im Studio sind. Ja. Also, dass man auch nicht jemanden, den man an einem Tag abdrehen kann, dass man den 5-mal bestellt. Nicht? Und der kommt 5-mal und kriegt 5-mal eine Tagesgage. Ja. Das ist ja auch immer eine finanzielle Sache für die Produktion. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Ja, das passiert allerdings öfter. Ja, das bestimmt. Ja. Ich weiß, ich habe einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert von der Stimme her. Auch wenn ich nicht die Charge spreche, sondern ich normal spreche. Aber ja. Das ist halt so und da muss ich mit leben. Und etliche Regisseure haben mich auch nicht besetzt, weil sie gesagt haben, nee, man hört halt Stimme sofort raus. Und dann heißt es, ah, die Stimme von da. Also das hat wie so viele Sachen im Leben 2 Seiten. Ja, ist wahrscheinlich eher öfter so, dass die sagen, das ist doch die Stimme von SpongeBob, als wenn die sagen, das ist doch die Stimme von Steve Buscemi zum Beispiel. Naja, kommt drauf an, aber in dem Fall ist es schon richtig, der SpongeBob ist einfach populärer und da passiert das natürlich öfter. Liegt doch einfach bestimmt an dieser Überdrehtheit, an dieser Rolle, ne? Das ist ja so total übertrieben. Ja, aber wie gesagt, das waren ja einige Sachen, die ich zuvor gemacht habe, zum Beispiel, wie gesagt, diesen Steve Urkel aus Alle unter einem Dach, das ging ja in eine ähnliche Richtung, die Charge und so. Da ist das auch schon passiert, halt nicht so häufig wie jetzt mit dem SpongeBob, aber da war das auch schon der Fall. Oftmals ist es eigentlich so, dass die Sprecher, in meinen Augen zumindest, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Zum Beispiel sind die im Abspann zu einem Film meist nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet. Macht dich das irgendwie traurig? Na, ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt durchaus Leute, die ein Interesse hätten oder die sagen würden, bei einem synchronisierten Film oder so, Mensch, ach, das war doch die Stimme von, wer war denn das? Ich komme nicht drauf und die das vielleicht eben als Information gerne hätten. Nicht? Und wenn dann im Abstand kommt mit den Stimmen von oder es sprachen, Mensch, guck mal hier oder, ach Mann, das war der und der, haben wir gar nicht erkannt und so. Also ich denke, dass die Zuschauer da schon das eine oder andere Mal ein Interesse hätten und das ist ein bisschen schade, dass das zu wenig gemacht wird. Es gibt Produktionen, da wird das gemacht. Wir haben teilweise auch hier Kinder- und Jugendsendungen synchronisiert. Die Öffentlich-Rechtlichen, sprich ARD oder ZDF, und da die haben dann richtig ordentlichen Abspann gemacht mit den deutschen Sprechern. Also ab und zu passiert es schon. Oder hier bei einigen Disney-Filmen, nicht? Da sind dann die deutschen Sprecher im Vorspann sogar erwähnt. Ne? Mit den Stimmen von bababababam, dann kommen ja die ganzen deutschen Sprecher und dann geht der Film los. Also ab und zu passiert das schon. Wahrscheinlich allerdings ruhig öfter sein. Ja, bestimmt ist das wahrscheinlich bei Animationsfilmen und so, dass die halt keinen Schauspieler haben und deswegen ist ja der Sprecher direkt der Schauspieler. Ja, und das ist so albern, wenn im Originalabspann dann die ganzen englischen oder französischen Namen sind von den Sprechern, die man in der deutschen Synchronisation ja gar nicht hört. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so ein Riesenaufwand ist, dann da eben noch die deutschen Sprecher mit da dran zu hängen. Ne? Für interessierte Zuschauer, dass die eben dann auch noch die Info bekommen. Ne? Ach Mensch, guck mal hier, das war der und der oder die und die. Ist ein bisschen schade. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Das muss man irgendwann zwangsläufig. Also ich würde sagen, das gehört zur Professionalität. Ansonsten kann man ja gar nicht ins Kino gehen, sich überhaupt mal einen Film angucken, wenn man die ganzen Kollegen kennt, nicht? Und wenn man die Stimmen dann hört und dann sieht man gar nicht mehr die Schauspieler, sondern hat die Gesichter von den ganzen Kollegen vor sich. Das muss man lernen, das zu abstrahieren und das zu trennen. Sonst kann man sich auf so einen Film und auf eine Figur und eine Handlung überhaupt nicht einlassen. Und das ist gewöhnungsbedürftig am Anfang, nicht? Man sieht dann eine fremde Figur, ein fremdes Gesicht und hört die eigene Stimme dazu. Aber wie gesagt, da gewöhnt man sich dran. Muss man. Könntest du dir denn vorstellen, einen völlig anderen Beruf auszuüben? Ja, das gibt's schon, aber wie gesagt, die Frage hat sich für mich eigentlich nie gestellt. Ja. Damals als junger Mensch, ich weiß, als ich, wie gesagt, als Kind anfing mit Fernsehen, dann, dass so Zeitungsreporter dann auch immer gefragt haben, ich stand der Kleine hier mit 11, 12 Jahren, was will der denn mal werden? Und wenn ich so in den alten Zeitungsartikeln nachsehe, dann habe ich dann immer irgendwie geantwortet, Lokomotivführer oder alle möglichen Sachen, ja, klar, was man in dem Alter dann so im Kopf hat. Also es wären durchaus andere Sachen möglich gewesen, denke ich mal. Was machst du denn sonst neben dem Beruf am liebsten? Ah, also sprich Hobbys oder was? Ja, klar. Also wie gesagt, ich lese gerne und gucke mir gerne auch Filme an. Bin also schon ein bisschen ein Cineast, interessiere mich auch für andere Filme, wo ich also nicht selber beteiligt bin. Gehe sehr gerne auch ins Theater. Ja. Guck mir nicht nur Kollegen an, sondern mag eben einfach das Medium Theater auch. Ja, ansonsten Sport oder irgendwelche Sachen aus Zeitgründen sehr, sehr eingeschränkt, eine Zeit lang bin ich viel Rad gefahren, auch schwimmen gegangen und alles, ist leider alles sehr, sehr wenig geworden. Nee, und bin ansonsten, freue ich mich in meiner Freizeit, wenn ich mich auch mit Freunden oder Family treffen kann, wenn man irgendwo mal schön essen geht oder wie gesagt zusammen ins Kino oder ins Theater oder halt solche Sachen. Du bist ja am meisten als deutsche Stimme von Steve Buscemi zu hören gewesen. Also der wurde ja auch schon von deinen Kollegen gesprochen, hast du mir ja schon gesagt. Ja, den haben viele, viele, viele gesprochen. Aber ich glaube, ich habe ihn am häufigsten gesprochen. Ja. Steht jedenfalls so im Internet. Allerdings, bei der Serie Boardwalk Empire spielt er so einen düsteren Charakter. Hättest du dich denn auch in der Rolle zurechtgefunden und was könnten die Gründe dafür sein, dass du eben nicht besetzt wurdest? Das kann ich erklären. Ich bin ja eingeladen worden von der Berliner Synchron, weil die Serie hier in Berlin gemacht wurde, beziehungsweise wird. Und ich kenne den Regisseur auch sehr gut und der sagte dann auch gleich, Santiago, ich weiß, du hast ihn ja so oft gesprochen, Steve Buscemi, ich habe ein Problem, hat er gleich am Anfang gesagt. Ich sehe oder höre deine Stimme beim Steve Buscemi sehr, sehr gern in seinen komischen und lustigen und skurrilen Rollen. Hier spricht er so einen ganz taffen Bösewicht, das kannst du als Schauspieler zwar herstellen, aber ich würde lieber einen Kollegen nehmen, der das von der Stimme aus schon mitbringt. Na? Ja. Und das hat dann, glaube ich, der Udo Schenk, ein ganz toller Kollege, der auch viel Fernsehen macht und viel, viel Synchron und der halt so ein bisschen ein bisschen eiskalte Stimme auch hatte. Der hat gesagt, das bringt er von Hause aus schon mit. Ne? Das heißt, der Regisseur hat sich für den anderen Kollegen entschieden, weil er meinte, der bringt das schon mit, was ich mir erst erspielen müsste, was die Arbeit ja auch erleichtert. Ja. Und der Udo Schenk hat den Steve Buscemi auch schon etliche Male gesprochen in entsprechenden Rollen. Und dann habe ich als Schauspieler auch überhaupt kein Problem damit. Das ist für mich ist auch ein Argument. Und habe gesagt, bitteschön, okay, kein Problem. Bei der nächsten Sache, wo er vielleicht wieder irgendwie skurril oder lustig ist oder so, kommen sie dann vielleicht wieder auf mich zurück. Also wie gesagt. Ja, also die mit diese Leben und das ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Und so hat der Regisseur sich dann eben wieder für den Kollegen entschieden. Ich höre dich allerdings auch wirklich gerne als Steve Buscemi, muss ich sagen. Also diese witzigen Rollen von ihm, die, da kann ich mir gar keinen anderen Sprecher mehr vorstellen, sag ich mal. Naja, ich denke auch, wenn ich ihn im Original höre, da sind schon stimmliche Parallelen. Aber ich kann das eben nachvollziehen. Nicht? Der hat ja wirklich eine irrsinnige Bandbreite und von diesen skurrilsten, komischsten Rollen wirklich jetzt bis zu diesen taffen Rollen. Und da ist das überhaupt kein Problem, dass, wie gesagt, dass man sagt, der ein oder andere Kollege, der passt hier in der Geschichte besser drauf. Und hier nehmen wir halt wieder den Santiago. Also ich finde, das ist ganz, ganz okay und ganz legitim. Seit Barton Fink wurdest du ja häufig besetzt als Steve Buscemi. Ja, und oder was ich glaube, das erste Mal, als ich ihn gesprochen habe, war Flucht aus L.A. So ein Actionfilm. Ich meine, das war vor Barton Fink noch, aber wie gesagt, anyway. Irgendwie so seit der Zeit habe ich ihn ja immer wieder gesprochen. Hier Con Air, Armageddon, die Insel, Chuck und Larry, also ist ja einiges zusammengekommen. Und die Rollen passen, finde ich, auch ganz gut. Also, der hat ja auch. Spricht ja sehr, sehr viele Rollen und macht ja sehr viele verschiedene Rollen. Ja, Und und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, wenn ich den oben auf der Leinwand sehe und so, dass das ziemlich deckungsgleich ist und dass ich da gut drauf liege. ja, wenn man das so Aber mit wie dem gesagt, Original das heißt ja vergleicht. nicht, dass ich ihn unbedingt immer und bei allem sprechen muss. Ja. Es gibt ja auch viele große Schauspieler, die so den Stammsprecher haben, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist dann eine Sache, Ja. entweder bei einem Kinoverleih oder so, dass es auch irgendwelche Absprachen gibt, dass man sagt, das ist die Feststimme. Und wenn Ja. ein neuer Film mit dem oder mit der Kollegin kommt, dann spricht den automatisch immer hier, talala, talala. Das gibt es schon, ne? Aber ist bei dem Steve Buscemi also nicht der Fall. Wie war das denn für dich bei Dragon Ball Z? Da hast du ja damals den Vegeta gesprochen. Obwohl du näher am Ja, in den Original ersten warst, Folgen, genau. ja, obwohl du näher am Original warst, wurde die Besetzung dann nach einigen Folgen ja auch wegen Fanprotesten, sage ich mal, geändert. Wie war das denn für dich? Ja, na, ich konnte das nicht so nachvollziehen, aber das waren ziemlich heftige Proteste. Ja. Das Problem war, glaube ich, dass dieser Vegeta, dass das ja der Ober-Ober-Ultra-Böse war. Was allerdings am Anfang noch nicht, was man noch nicht wusste, das war ja praktisch der Überraschungseffekt zum Schluss, dass sich herausstellte, dass der Oberböse ist. Und im Original, und bei der Besetzung haben die sich ja erstmal an das Original gehalten. Da war das auch eine ganz weiche, helle Stimme, ne, von dem Vegeta, dass man, dass eben dieser Überraschungsmoment, dass der ja nachher der Oberböse ist, viel größer war. Und das haben die Leute aber nicht nachvollziehen können. Also die ganzen eingefleischten Fans, Ja. die eben die Serie kannten und eben wussten, dass das der Böse ist und alles und so, denen war das zu lieb und zu weich. Und wie gesagt, es war damals, glaube ich, auch, da hatte ich schon die Serie hier alle unter einem Dach, den Steve Urkel, also eine lustige, eine Comicfigur, also eine komische Figur. Und da haben die sich halt dran gestoßen, nicht? Das geht doch nicht, dass der den Weg da spricht, das muss doch ganz böser sein und so. Und wurde dann entsprechend auch neu besetzt. Und dann gab es wieder Proteste. Das hat vielen nicht gefallen, weil, wie gesagt, es war eben, im Original war es auch anders. Und dann kam noch mal irgendeine Anfrage, ob ich es wieder übernehmen würde, aber das war mir dann doch ein bisschen zu dumm und das habe ich dann nicht mehr gemacht. Also kam doch noch eine Anfrage. Das wissen ja auch ganz, ganz viele Ja, wahrscheinlich nicht, dass sie dich dann doch wiederhaben wollten. aber wie gesagt, das war mir dann ein bisschen zu albern, das Ganze hin und her. Und Ja. außerdem war das auch ein bisschen sehr anstrengend im Studio, weil das ja nur immer Geschreie war zum Ja. Schluss. Und das geht irrsinnig auf die Stimmbänder. Und wenn man dann da 60, 80 oder gar 100 Takes hintereinander hat, mit dieser Schreierei, nicht? Dann kann man erstmal 3 Tage nichts anderes mehr machen im Synchronstudio und muss die Stimmbänder erstmal wieder ausruhen, ne? Und sich erholen lassen. Ja, das Also ist wie bestimmt gesagt, anstrengend es war ein gewesen. lachendes und weinendes Auge und da war ich dann nicht böse drum, dass ich das dann nicht mehr gemacht habe. Ja. Wie ist das denn generell mit dem Genre Anime? Kannst du damit denn, sag ich mal, auch was anfangen oder interessierst du dich dafür oder so? Nein, es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht den einen oder anderen enttäusche. Privat kann ich damit wenig anfangen. Ja. Aber das heißt ja nichts. In der Arbeit, wenn ich überholt werde für so eine Figuren und Rollen, ist es für mich immer eine Herausforderung und ich versuche das bestmöglich zu machen und oft passt es ja auch dann sehr schön mit einer Charge. Aber privat gucke ich das eher selten. Tut mir Ja. leid. Da braucht man sich ja nicht für entschuldigen. Ist ja, soll Naja, ja wie jeder sein gesagt. Interesse haben, ne? Ja, also wie gesagt, aber da kann ich nicht so privat nicht so wahnsinnig Ja. viel mit anfangen. Du hattest ja, ich glaube, die aktuellste Anime-Rolle von dir war der Harakiri-Tiger aus dem Anime Kämpfer. Ja, Wie hat ja, dir ja, das ja, ja, denn, wie ja. hat dir die Serie denn gefallen, beziehungsweise überhaupt so die Rolle? Das würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, ich habe ja immer nur meine Szenen gesehen und hüte mich jetzt davor, da irgendwas über die ganze Geschichte zu sagen. Das steht mir gar nicht zu. Ja. Das könnte ich auch nicht fairerweise könnte ich das auch nicht machen. Ach so. Da, wie gesagt, da müsste man einfach mal zumindest eine Folge ja mal am Stück sehen, im Ablauf. Ja. Ne? Und das, wenn man nur immer gestückelt seine einzelnen Szenen hat und so, dann kriegt man was über die Figur mit, aber über die ganze Geschichte und wie sich das aufbaut, sind das doch zu wenig. Es ist aber allerdings auch eine... Ich denke, das geht an eine ganz spezielle Zielgruppe. Ja, genau. Da ist es dann auch sehr erfolgreich und fand das auch ganz lustig, die Arbeit, also hat auch Spaß gemacht. Ja. Die Figur, gerade im Gegensatz zu anderen Sachen, nicht, die man dann wieder macht. Ja. Aber also wie gesagt, ich bin nicht in der Lage, das jetzt irgendwie zu bewerten oder was. Das ja. könnte ich nicht machen. Das wäre dann wieder meine Aufgabe. Zum Beispiel. dann habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, hast du dich für deine bekannteste Rolle eben als SpongeBob beworben oder hast du direkt ein Angebot gekriegt? Oder gab es da ein Casting? Da gab es ein Casting natürlich, das war, weil das hatte sich ja schon abgezeichnet in Amerika, dass das ein Riesenerfolg und Riesenhype ist. Und das wollten die dann hier in Deutschland beziehungsweise überhaupt in Europa mit den Synchronisationen natürlich auch. Und da war schon die Vorgabe sehr hoch gesteckt und dann haben die, ich glaube sogar nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo in Synchronstudios Castings gehabt und da wurde wochenlang gesucht und etliche Kollegen haben sich dann im Atelier die Klinke in die Hand gegeben und jeder, der nur in irgendeiner Form in Frage kam, wurde da gecastet. Das war also wirklich ein Casting. Und witzigerweise sagten die bei mir dann auch gleich, ja, das ist natürlich am dichtesten am Original, aber da gibt's ja eben diese Serie da Alle unter einem Dach mit dem Steve Urkel und wenn die Leute dann sagen, diese neue Figur, dieser SpongeBob hat die Stimme von dem Steve Urkel, das wollen wir ja auch nicht. Also die waren eigentlich gar nicht angetan und ich war nicht unbedingt die erste Wahl, obwohl ich offensichtlich am dichtesten am Original war von der Stimmcharge. Das hat dann doch eine ganze Weile gedauert, bis sie sich dann doch durchgerungen haben, dann gesagt haben, okay, dann machen wir es mit dem Santiago. Ja, und der Rest ist dann bekannt. Das war ja dann doch ein schöner, großer Erfolg bis zum heutigen Tag. Auf jeden Fall. Du bist also ja auch... kann die Entscheidung dann letztendlich so falsch nicht gewesen sein. Ne? Nee, auf gar heute, keinen Fall. Heute, wie gesagt, spricht auch keiner mehr von Steve Urkel, sondern... Nee. Heute genau. Ist halt eben immer SpongeBob Nummer Uno. Hat sich im Endeffekt dann ins Gegenteil umgekehrt. Ja, aber so passiert es halt manchmal, ne? Auch gar nicht mehr wegzudenken irgendwo. Ja. Aber es ist doch lustig, nicht, dass die ja. im Grunde am Anfang gar nicht so begeistert waren und gleich mit fliegenden Fahnen, oh ja, toll, der passt so gut drauf, den nehmen wir, sondern, na, wer weiß und so. Und dann sagen die Leute, ist die Stimme von und so. Und es ist überhaupt nicht der Fall gewesen, ne? Du bist ja auch als Hörbuchsprecher und Sänger zu hören. Wie ist das denn für dich beim SpongeBob-Musikalbum da zu singen? Das war eine schöne Herausforderung, hat mir aber irrsinnig viel Spaß gemacht, weil ich ja generell auch am Theater immer gerne Sachen mache, die auch mit Musik zu tun haben oder auch gerne singe auf der Bühne. Und wenn man das dann kombinieren kann mit der Schauspielerei oder mit dem Synchron, also ich mache das irrsinnig gerne und als die Anfrage kam aus München von Sony Music, ob wir so ein Album machen wollen mit Coverversionen von Titeln aus dem Charts, war ich sofort dabei und habe gesagt, ja, und dann gucken wir mal, was stimmlich machbar ist mit dem SpongeBob, nicht, weil da sind ja die unterschiedlichsten Sachen bei, Rapmusik, Schlager, und rockige Sachen, und ja, das war schon eine Herausforderung, aber es macht irrsinnig viel Spaß und ja, mittlerweile haben wir jetzt auch schon Titel für das vierte Album aufgenommen, was irgendwann im Frühjahr kommen wird. Also, das läuft auch. Das hat ja auch eine wirklich hohe Chartplatzierung bekommen. Also das blaue Album jetzt zum Beispiel. Ja. Mit dem letzten Album waren wir sogar hier in den Albumcharts in den Top 10. Ich glaube Platz 6 oder Platz 7. Das ist natürlich irrsinnig. Ja. Und ich habe zu Hause inzwischen auch schon 3 Goldene. Ist das nicht schön? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist, schon, ja. Wer hätte das gedacht? Schon eine Leistung, ja, genau. Mit SpongeBob, ja. du hast unter anderem ja auch schon mal bei Videospielen mitgesprochen. Ja. Wie ist das denn von der Arbeit her? Ist das anders Naja, das ist eher so eine technische Sache, nicht? Weil da macht man diese ganzen Sachen, die macht man einfach zack, zack, zack hintereinander. Das ist eine ziemlich stoische Sache und da muss man aufpassen, dass man da bei allem trotzdem immer lebendig bleibt, ne? Und nicht monoton wird. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Oft ist das ja auch so, dass bei Videospielen, wenn die synchronisiert werden, dass man da die Szenen gar nicht vor Augen hat. Nee, oder die werden erst im Nachhinein irgendwann fertiggestellt. Das heißt, man kriegt mit einem Tonsignal ein Zeichen für die Länge, wie lang man sein darf. Nicht? Dann kommt so ein Pieper oder auch was Piep und dann muss man sprechen, dann wieder Piep. Oder man hat ein Original, ein englisches zum Beispiel, wo was eingesprochen ist und dann muss man mit dem Deutschen mit der Länge genau da drauf liegen. Und das sind Sachen, die man auch ein bisschen trainieren und üben muss. Aber es hat ja durchaus was mit Synchron zu tun. Und ja, deswegen ist das in unseren Händen auch gut aufgehoben, so eine Arbeit. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, vielleicht mal Synchronsprecher zu werden? Ich kriege viele, viele Anfragen von jungen Leuten und es ist immer schwer, da zu sagen, mach das so oder mach das so, weil es gibt so viele verschiedene Wege. Es gibt jetzt gar nicht irgendeinen festgelegten Weg, dass man sagt, du musst die und die Schritte machen und dann wirst du Synchronsprecher. Manchmal ist es einfach so, dass man im richtigen Moment die richtige Tür aufmacht, ja, oder im richtigen Büro anruft. Grundsätzlich sollte es ruhig jeder, der das gerne machen möchte und Interesse und Freude und Spaß hat an solchen Sachen, sich bei den Synchronfirmen bewerben. Dank Internet kriegt man ja überall auch die Adressen raus oder Telefonnummern oder E-Mail-Anschriften, dass man sich da mal anmelden kann oder vorstellen kann. Und dann kommt es darauf an, wie die einzelnen Firmen reagieren, nicht? Weil die brauchen ja auch immer wieder neue Stimmen und neue Sprecher. Gerade junge Stimmen auch werden immer gesucht. Mhm. Dann muss jeder sein Glück probieren. Nicht schlecht ist es natürlich, wenn man schon ein paar Erfahrungen gemacht hat. Das heißt Mikrofonerfahrung oder eine Sprecherausbildung hat oder sagt, ich habe das oder das schon gemacht. Kommt natürlich immer ganz gut an, als wenn man erstmal so völlig unbeleckt und neu sich dann meldet. Aber nichtsdestotrotz, das Entscheidende ist, ob man Talent hat und ob man eine Stimme hat, die interessant ist, die irgendwas hat, was man sagt, das gibt es jetzt nicht auf dem Markt oder die kann man zumindest gut einsetzen. Dann sollte man es probieren. Gibt es denn zum Abschluss noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Sie sollen mir weiterhin treu bleiben, egal was ich mache und alles gucken und hören. Ich mache das immer mit ganz viel Freude und ganz viel Herzblut und ich freue mich immer, wenn ich positives Feedback bekomme. Ja, egal was es jetzt für eine Arbeit ist, ein Zeichentrick oder auch ein Realfilm oder weißt du, wenn Leute kommen und sagen, ach Mensch, wir haben den Film gesehen oder das war wieder toll oder so. Das ist für mich immer wieder Ansporn, weiterzumachen, weil bei aller Freude an der Arbeit, das ist manchmal schon ganz schön heftig, ganz schön hart. Okay. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank und bitte am Ball bleiben. Das bleibe ich zumindest auf jeden Fall. Das ist schön, vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich, Santiago, für das Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage auch zur Zufriedenheit beantworten. Ansonsten würde ich sagen, auf ein andermal. Dann okay. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.